So, und jetzt ins Bett mit euch. Die Kinder haben gute Nacht gesagt. Ja. Ich wollte dir nur sagen, dass es nicht meine Schuld ist, wenn sie schlecht erzogen sind. Was? Lass mich bitte in Ruhe, ich bin müde. Natürlich, entschuldige. Was rennst du denn umher? Das macht einen ja verrückt. Irgendjemand muss ja schließlich rennen. Heute ist der erste Samstag im Monat, wenn du es wieder einmal vergessen haben solltest. Samstag? Ach so. Lorenz und Tilly sind fällig. Was machst du solche Umstände? Tilly macht sich's viel leichter. Sie holt einfach ein paar Brötchen aus dem Geschäft. Die nur 5-mal so viel kosten wie meine selbstgemachten. Du musst mich nicht andauernd daran erinnern, dass Lorenz mehr verdient als ich. Das vergesse ich auch ohne deine freundliche Nachhilfe nicht. Kein Mensch hat ein Wort davon gesagt. Ich kenne dich lang genug, um deine zarten Anspielungen zu verstehen. Naja, du wirst eben das Gras wachsen. Lass das. Ironie steht nur geistreichen Leuten. Du solltest zum Arzt gehen. Das grenzt ja schon an Verfolgungswahn. Von mir aus kann sich Lorenz in Geld einwickeln. Das ist mir ganz egal. Hörst du? Ganz und gar egal. Ich kann nicht einsehen, warum du die beiden bewirten musst wie bei einer Kindstaufe. Es liegt gar kein Anlass vor. Nein, du hast recht. Um eine Kindstaufe handelt es sich wirklich nicht. Was habe ich denn jetzt wieder verbrochen? Glaubst du, ich habe den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als an deinen Zustand zu denken? Ja, dein Zustand ist es ja nicht. Tja, Eva, fang nicht wieder an. Wir haben doch alles besprochen und eingesehen, dass es nicht möglich ist. Ich kann es mir nicht leisten. Du hast ganz recht. Ich weiß nicht, was mich so streitsüchtig und empfindlich macht. Das kommt nur, weil dir nicht gut ist. Übermorgen um diese Zeit fühlst du dich schon wie neugeboren. Glaubst du? Natürlich. Ich habe Angst. Der Unsinn. Du bekommst Narkose und spürst gar nichts. Außerdem ist es ganz ungefährlich, wenn es ein Fachmann macht. Nicht schlimmer als Zahnziehen. Ach, vor den Schmerzen habe ich gar nicht Angst. Wovor denn? Ich weiß nicht. Wir sind alle überarbeitet, Eva. Das ist das Ganze. Im August fahren wir an einen billigen kleinen See. Das wird uns gut tun. Das wird dir gut tun. Lass endlich diese versteckten Bosheiten. Ich verstehe kein Wort. Nein, du verstehst nie, wenn du nicht willst. Du, Robert. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich mit Tilly reden soll. Sie hat ganz andere Interessen als ich. Magst du eigentlich Lorenz gern? Magst. Was du heute wieder für komische Fragen stellst. Er ist mein alter Freund und damit passt er. Weißt du das ganz sicher? Ich meine, dass du sein Freund bist. Wir waren doch immer Freunde. Schon in der Schule. Ich glaube, du suchst wirklich Streit mit mir. Ach. Was redet ihr eigentlich, wenn ihr allein seid? Ja, was werden wir schon reden? Irgendwas halt. Ich biete dich auf mit dem Gewäsch. Ich möchte noch den Leitartikel lesen. Ich habe Lorenz nie für besonders intelligent gehalten. Du bist doch viel tüchtiger. Wieso eigentlich hat er so viel Erfolg? Oh Gott, dieses Frauenzimmer. Er macht's mit Politik. Das verstehst du nicht, meine Liebe. Dann erklär mir's eben. Das ist viel zu verwickelt und schwierig. Nichts für Frauen. Meinetwegen. Aber warum kannst du nicht dasselbe tun wie Lorenz? Weil es gegen meine Überzeugung ist. Ich verkaufe mich nicht für ein paar lumpige 100 Schillinge. An wen hat sich Lorenz verkauft? Reden wir nicht mehr darüber. Das ist seine Sache. Jeder muss da nach seinem Gewissen handeln. Lorenz war nie ein starker Charakter. Willst du damit sagen, dass er kein Ehrgefühl hat? Dann verstehe ich nicht, wieso du noch immer mit ihm befreundet bist. Zum Teufel, was willst du eigentlich? Soll ich ihn hinauswerfen, weil er einen schwachen Charakter hat? Nein, das sollst du nicht. Was findest du so lächerlich? Ich stelle mir gerade vor, wie du Lorenz hinauswirfst. Und glaubst du, ich könnte es nicht? Aber ich bitte dich, er ist doch ein Koloss. Nicht so kindisch. Das ist doch nur Fett. Muskeln muss man dazu haben, meine Liebe. Muskeln. Aber du hast doch gar keine Muskeln, Robert. Na und was ist denn das? Lass einmal her. Sind das Muskeln oder nicht? Das sind Sehnen oder Flexen oder sowas ähnliches, aber keine Muskeln. Woher solltest du auch Muskeln haben? Du arbeitest ja nicht. So, findest du. Wer arbeitet denn in deinen Augen? Reg dich doch nicht auf. Ich meine natürlich körperliche Arbeit. Übrigens verlangt kein Mensch von dir, dass du wie ein Ringkämpfer aussiehst. Typisch Weibchen. Du hättest einen Boxer oder Möbelpacker heiraten sollen. Hör doch auf. Das ist dumm von dir. Du kannst mir nicht das Geringste vorwerfen. Du mir vielleicht? Man kann auch aus Bequemlichkeit treu sein. Also, dass ich treu bin, gefällt dir auch nicht. Was willst du eigentlich? Entschuldige bitte. Ich weiß nicht, wie es kommt, dass wir immer streiten müssen. Dabei möchte ich so gern friedlich sein. Du doch bestimmt auch. Es ist wie verhext. Und es wird mit jedem Tag schlimmer. Unsinn, Eva. Wir sind nur beide nervös und abgespannt. Wenn wir genug Geld hätten, wäre alles in Ordnung zwischen uns. Ja? Natürlich. Das Leben ist daran schuld. Die Umstände. Nur die Umstände. Aber es gibt doch auch reiche Leute, die einfach... Das sind sie. Bitte geh aufmachen. Oh Gott, nicht 5 Minuten kann man ruhig sitzen. Also gut, dann gehe ich. Grüß dich, Eva. Entschuldige die Verspätung. Ich habe natürlich ausgerechnet heute länger zu tun. Du sollst dich nicht so abhetzen, Tilly. Auf 10 Minuten wäre es nicht angekommen. Wie geht's dir denn? Ach, miserabel. Rundherum nur Ärger und kein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Und Lorenz? Wird von Tag zu Tag fetter und egoistischer. Das sind die an. Schaut er nicht bald aus wie ein Walross? Psst, der kommt. Wenn schon, er weiß es ja selbst. Guten Abend, Lorenz. Wie lieb von dir, mir Nelken mitzubringen. Darf ich dir einen Kuss geben? Du wirst immer hübscher. Vorsicht, Eva, er wird dich erdrücken. Immer wieder sage ich Tilly, sie soll ihren komischen Beruf an den Nagel hängen und Hausmütterchen spielen. Das würde ihr gut tun. Das würde dir so passen. Eine Tilly, die dir das Frühstück ans Bett bringt, deine Socken stopft und vor deinen Launen zittert. Sie hat recht. Ich beneide sie manchmal um ihre Unabhängigkeit. Hallo, aber Robert. Bitte setzt Servus. Euch doch endlich. Servus, Lorenz. Servus. Was habt ihr heuer für Sommerpläne? Lorenz will im August Urlaub nehmen und ich fahre im Juli für 4 Wochen mit den Sanders ins Gebirge. Oh. Verrückt, nicht wahr? Sollte 10 Kilo zunehmen und macht Bergpartien. Aber da kann man gar nichts machen. Ich werde in die Schweiz fahren. Das kann ich gleich mit Geschäftlichen verbinden. Jetzt hast du 2 Jahre durchgearbeitet, Lorenz. Solltest du nicht einmal ernstlich ausspannen? Ausspannen? Ich? Vor 3 Jahren, in Gmunden, habe ich mich gelangweilt wie noch nie im Leben. Nichts als Wasser, Sonne und eine Horde Faultiere, die sich bei lebendigem Leib rösten lassen. Damals habe ich vor Kummer ununterbrochen Torten gegessen und 6 Kilo zugenommen. Es war grässlich. Wasser, Sonne, Wolken. Dankeschön. Lass ihn, Evchen. Wenn er nicht immerfort etwas unternimmt, merkt er ja nicht, dass er noch lebt. Seit wann bist du so bissig, Tilly? Du hast's nötig. Jeder kann ja nicht seine Nerven in Speck wickeln. Übrigens, er merkt gar nicht, dass ich bissig bin. Er schüttelt sich und hat's auch schon vergessen. So behandelt sie mich unseligen wie einen Hund. Dabei lese ich ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Ja, ja, wir wissen schon, du bist ein Juwel. Schlafen die Kinder schon, Eva? Nein, sie warten natürlich auf dich. Aber die Schokolade nimm bitte nicht mit. Sie haben schon die Zähne geputzt. Was bist du für eine strenge Mama? Eben nicht. Wenn ich streng wäre und konsequent, könnte ich ihnen manchmal etwas nachsehen. Aber ich kann die beiden nur im Zaum halten, wenn ihnen die Ordnung in Fleisch und Blut übergeht. Ja, da kennen sie kein Pardon. Jeden Tag zur selben Stunde heißt es aufstehen, baden, lernen, spazieren gehen. Nur der Sonntag ist frei. Mein Albtraum, der Sonntag. Das kann ich mir vorstellen. Drei Kinder, die ununterbrochen etwas von dir wollen. Mama lauf, Mama bring, Mama tu, Mama gib. Wieso drei Kinder? Na du und die beiden Kleinen. Recht so, Tilly. Gib's ihm nur. Du wirst schon auch wieder an die Reihe kommen, Lorenz. Komm, Eva, gehen wir zu den Kindern. Ja. Da gehen sie hin. Dass Tilly mit den beiden übergeschnappten Weibern auf Urlaub fährt, passt mir gar nicht. Verbiet's ihr doch. Verbiet du Tilly was. Na, du gehst ja auch deine eigenen Wege. Gott sei Dank. Was willst du eigentlich? Deine persönliche Freiheit und ein gemütliches Familienleben? Das, mein Lieber, gibt's nicht. Naja. Du. Robert, ich habe mit dem Alten gesprochen. Er will sich für dich einsetzen. Aber du musst zur Partei gehen, damit er gedeckt ist. Ist doch klar, nicht? Ja, ganz klar. Ein Geschäft, sonst nichts. Du bezahlst den Preis, deine Unterschrift und bekommst endlich die Möglichkeit, vorwärts zu kommen. Was du dabei denkst, ist einerlei und das fragt dich keiner danach. Ich finde das Geschäft gut. Schau, wenn mich nichts daran gehindert hat, beizutreten, was sollte dich hindern? Meine Meinung ist die. Ich habe die Nase voll vom Idealismus. Einmal war ich begeistert für eine Sache. Es hat mich mein Elternhaus, meine Mutter und die besten Lebensjahre gekostet. Dafür bekommen habe ich Rheumatismus und ein steifes Knie. Und wem habe ich mit meiner Begeisterung genützt? Keinem Menschen. Und wem nützt du jetzt? Zumindest mir selbst. Ist das nichts? Sag mal, bist du eigentlich zufrieden dabei? Natürlich. Ich bin jemand und ich brauche nicht zu kuschen. Außer vor Tilly, aber Spaß beiseite. Ich verdiene sehr gut, habe einen Wagen. Und wenn ich etwas haben will, so kann ich es mir kaufen. Was fehlt mir noch? Was fehlt dir noch? Na ja, vielleicht ein kleines Haus auf dem Land. Ja, das wäre nicht schlecht. Wozu? Du würdest doch nicht die Zeit haben, dich dort aufzuhalten. Und Tilly schon gar nicht. Natürlich nicht. Aber es wäre ein beruhigendes Gefühl, so ein Haus auf dem Land. Du weißt schon, für alle Fälle. Und du, mein Lieber, kannst es genauso gut haben. In ein paar Jahren hast du aufgeholt mit deiner Tüchtigkeit. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Du hast keine politische Vergangenheit. Was hindert dich also, den Schritt zu tun? Bald gar nichts mehr. Du musst ja nicht. Keiner zwingt dich zu deinem Glück. Bleib nur mit Eva und den Kindern in deiner kleinen Wohnung und mach fleißig Überstunden. Hör schon auf. Mir bleibt ja keine Wahl. Ja, wenn ich frei wäre. Wir beide, mein lieber Lorenz, haben viel zu jung geheiratet. Jetzt, wo das Leben für einen Mann erst beginnt, sind wir alte Ehemänner und können uns nicht rühren. Ich fürchte, du würdest ohne Familie genau dasselbe tun, was du jetzt tust. Das sind nur Ausreden. Ich könnte auswandern. Ja, du könntest in Kanada Bäume fällen oder Tellerwäscher werden. Das müsste dir gut zu Gesicht stehen. Entschuldige, dass ich lache, aber auf unsersgleichen wartet niemand. Von der Sorte haben sie selber mehr als genug. Du weißt gar nicht, was du redest. Du hast Kinder, einen Sohn. Ist das vielleicht keine Aufgabe? Ich weiß nicht. Einmal habe ich das auch gedacht. Was ist dein Sohn eigentlich? Ein Wesen, das mehr Geld kostet, als ich herbringen kann, brüllt, wenn ich Zeitung lesen will, Türen schlägt, Butterbrote auf meine Briefe legt und in der Nase bohrt. Du bist heute in trüber Stimmung, scheint's. Ich würde vor Begeisterung Kopf stehen, wenn ich so nette Kinder hätte. Ja, jeder will immer das haben, was er gerade nicht hat. Übrigens kannst du dir jederzeit einen Sohn verschaffen. Till ist großzügig genug, glaube ich. Nein, das wäre nicht das Rechte. Es würde ja wehtun. Wer weiß? Till ist nicht sentimental. Du kennst sie nicht. Sie kann nur ihr Gefühl nicht zeigen. Sie leidet sehr darunter. Sie wäre eine gute Mutter. Ach was. Reden wir nicht mehr darüber. Warst du letzten Sonntag im Stadion? Ja, natürlich. Ein feines Spiel. Wirklich einmal befriedigend. Das muss ich dir noch ausführlich erzählen. Diese Quälgeister haben Tilly beinahe zerrissen. Robert, du kannst den Wein holen. Ich habe ihn kalt gestellt. Ja, wir haben auch eine Flasche mitgebracht, aber natürlich im Wagen vergessen. Ich gehe schon, Liebling. Komm, Robert. Also, wie war das am Sonntag? Wer war denn im Tor? Von Anfang an. Also, stell dir vor. Ja? Schlechtes Wetter. Ja? Aber alles total voll. Voll. Absolut voll. Voll. Ja. Wie steht's mit dir? Hast du schon was unternommen? Montag gehe ich. Er soll sehr tüchtig sein. Und er gibt Narkose. Du bist schon ein kleiner Pechvogel. Nimm's nicht zu schwer. Ach, lass. Du findest mich sicher dumm, aber fast hätte ich's lieber bekommen als das. Verzeih, Tilly. Ich denke nur an mich. Das tun wir alle. Robert hat ganz recht. Es würde uns zu sehr belasten. Ich kann auch nicht mehr so wie früher. Die letzten 10 Jahre haben mich ganz verbraucht. Es war einfach von allem ein wenig zu viel. Ein bisschen zu viel Krieg, ein bisschen zu viel Sorgen und ein bisschen zu viel Arbeit. Einmal möchte ich mich ausschlafen. 10, 20, 100 Jahre. Wer möchte das nicht? Ja, ich weiß, ich habe kein Recht zu jammern. Gerade dir gegenüber nicht. Jeder muss einmal jammern. Du musst mich nicht bedauern. Ich bin zweifellos besser dran als du. Ich habe eine Arbeit, die mich freut und bin mein eigener Herr. Und Lorenz... hat jetzt die Sekretärin vom Personalchef. Sie will ihn heiraten, aber er denkt nicht daran. Hast du nicht Angst, ihn doch einmal zu verlieren? Nein. Lorenz wird sich nie von mir trennen. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich ist er im Grund schrecklich konservativ und sentimental. Und du, Tilly? Ich bin ganz tugendhaft geworden im letzten Jahr. Du würdest es nicht für möglich halten. Das hast du schon ein paar Mal beschlossen. Aber diesmal ist Schluss. Nicht, weil ich es so will, sondern weil es mir keinen Spaß mehr macht. Erzähl. Früher, weißt du, war es ein aufregendes Spiel. Immer habe ich entgegen meinem besseren Wissen gehofft, einmal etwas ganz Neues und Unerhörtes zu erleben. Und jetzt hat das Spiel seinen Zauber verloren? Es ist auf einmal kein Spiel mehr. Worte, die ich zu oft gehört habe, Zärtlichkeiten, die ich auswendig kenne, klebrige, fade Wirklichkeit. So plötzlich? Nein. Es beginnt ganz schleichend, wie eine Krankheit. Die ersten Anzeichen übersieht man, später täuscht man sich über ihre Bedeutung hinweg, bis eines Tages eine winzige Kleinigkeit passiert und man sieht plötzlich die Wahrheit. Die Wahrheit, Eva, ist eine sehr hässliche Person. Und was war bei dir die winzige Kleinigkeit? Du wirst lachen. Mein letzter Freund hat eines Tages vergessen, mich vorher zu küssen. Einfach vergessen, weißt du? Sicher ist es ihm peinlich gewesen, wenn er sich später daran erinnert hat. Er war ein netter, wohlerzogener junger Mann. Damals ist mir klar geworden, dass ich viel lieber daheim auf der Couch gelegen und einen spannenden Roman gelesen hätte. Und das tue ich seither, auch in meiner Freizeit. Glaub mir, ich fühle mich geradezu befreit von einem lästigen Zwang. Wahrscheinlich habe ich es immer nur getan, weil alle es tun. Nicht aus einem wirklichen Bedürfnis heraus. Ja, ich weiß, es ist komisch. Mehr als komisch. Du hast so viele Männer gekannt, Tilly. Ich immer nur den einen, immer nur Robert. Ich hätte ja nicht einmal Zeit gehabt, ihn zu betrügen, selbst wenn ich gewollt hätte. Und jetzt, nach 10 Jahren, kommt es auf das Gleiche hinaus. Vergisst einfach, dich zu küssen. Ja, wir fassen uns immer kürzer, nur keine Zeitverschwendung, wenn das nicht zum Lachen ist. Spielzeug, jedenfalls wird noch lang um das Spiel denken. Er war ziemlich angeschlagen. Ja, und ausgerechnet, wenn etwas los ist, muss ich zu dieser stumpfsinnigen Versammlung gehen. Wir fassen uns immer kürzer. Ein guter neuer Witz? Nein, ein uralter, schlechter. Bitte, Robert, schenk ein. Ja. Trinken wir wieder einmal auf die Vergangenheit. Originell bist du gerade nicht. Immer dasselbe. Warum eigentlich nicht? Auf die Zukunft zu trinken wäre zumindest voreilig. Was verdanken wir schon der Vergangenheit? Immerhin, dass wir heute hier sitzen. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Wollen wir ein bisschen tanzen? Oh, Lorenz soll eine Platte auflegen. Er findet immer das Richtige. Schön. Ja. Darf ich dann bitten? Das hast du gut gemacht, Lorenz. Ja? Gefällt's dir? Bei dieser Musik können auch die Kinder schlafen. Du weißt, die Wände sind so dünn. Ach, du denkst wohl ununterbrochen an die Kinder. Alles Gewohnheit, Lorenz. Man wird mit der Zeit ein Automat. Wenn du das Angebot nicht annimmst, gehörst du geschlagen. Du bist es eh von den Kindern schuldig. Du kannst doch nicht zeitlebens beleidigt im Schmollwinkel sitzen. Ja, ja. Aber sag Eva nichts davon. Sie versteht nichts von Politik. Sie ist nicht dümmer als du und ich. Du willst nur nicht, dass sie mitreden kann. Das ist für dich sehr praktisch so. Ach, wie es auch sei. Versprich mir, dass du ihr nicht sagst, wie dieser Kuhhandel zustande gekommen ist. Kein Mensch traut dir die beiden Kinder zu. Nett von dir, mir das zu sagen. Bist du immer so galant? Tilly würde mich auslachen. Sie ist so kratzbürstig. Sie meint's nicht so. Sie war immer sehr spröde, schon als Mädchen. Manchmal glaube ich, sie hätte einen anderen Mann gebraucht. Einen, den sie bewundern kann. Einen tadellosen, starken Charakter. Mach dir keine Gedanken, Lorenz. Nach 10 Jahren schauen alle Ehen gleich aus. Ich spiele nicht mehr. Die Kinder nehmen Stunden. Aber sie sind beide so unmusikalisch wie Eva. Also früher war Eva nicht unmusikalisch. Ja. Ich erinnere mich, dass sie den ganzen Tag gesungen hat, wie wir noch zusammen gewohnt haben. Sie hat eine ganz hübsche kleine Stimme. Und ich habe sie gern gehört. Aber ich bitte dich. Sie kennt ja nicht einmal mehr die Noten. Ich habe noch nie gehört, dass sie mit den Kindern gesungen hätte. Oh, bitte, Lorenz, leg eine neue auf. Ich möchte mit Robert tanzen. Sofort. Die Kinder sind hoffentlich schon eingeschlafen. Wenn nicht, werden sie auch nicht zugrunde gehen an Schlaflosigkeit. Es tut mir leid, dass du tanzen musst. Mir noch viel mehr. Bitte gib Acht, tritt mir nicht auf meine Zehen. Sei nicht so wehleidig. Natürlich sind ja nur meine Zehen. Eva tut mir leid neben diesem Grieskram. Schrecklich, wie sich die Menschen ändern. Du hast dich auch geändert. Du nicht, Tilly? Ich auch. Eva auch. Wir alle. Gehst du morgen mit mir essen? Leider. Morgen habe ich eine wichtige Besprechung. Schön, dann gehe ich mit den Sanders. Möchte wissen, was du an diesen Blaustrümpfen findest. Möchte wissen, was du an den kleinen Schlampen findest. Speisesoda wird dir hoffentlich vorhanden sein. In der Küche, in der Tischlade ganz links. Geh doch einmal zum Doktor. Du hast zu viel Magensäure. Wundert dich das? Andere Leute haben auch Sorgen. Eine liebevolle Gattin bist du schon. Ach, lass. Ärgere dich nicht. Es ist doch nicht der Rede wert. Du tanzt besser als Robert. Nicht so steif. Spar dir doch eine Woche von deinem Urlaub und fahr mit mir in die Schweiz. Ach, du bist wirklich unbelehrbar. Du weißt doch, das hat uns beiden nichts gebracht. Wir sind zu verschiedene Naturen. Vielleicht hast du recht, Tilly. Ich bewundere deine Vernunft. Ich wollte, ich könnte ebenso vernünftig sein. Aber mein Lieber, du bist's doch. Du bist noch nie zu kurz gekommen. Du, Tilly, ich möchte... Der Wein ist nicht kalt genug. Wir müssten uns einen Kühlschrank anschaffen. Ja, aber vorläufig gibt's noch wichtigere Dinge zu kaufen. Außerdem sind da noch die letzten 4 Raten vom Plattenspieler abzuzahlen. Der Wein ist ausgezeichnet. Ich mag ihn gerade in dieser Temperatur gern. Du mit deinem empfindlichen Magen solltest überhaupt nichts Kaltes trinken. Ich weiß schon, lauwarme Milch- und Reisschleimsuppe, pfui Teufel. Was ist eigentlich aus eurem komischen kleinen Grammophon geworden? Ich erinnere mich, dass Eva es rot lackiert hat, damit es wie neu aussehen sollte. Sehr bescheiden waren wir damals. Ja, aber es war doch schön, nicht? Erinnert ihr euch an unseren Verlobungsabend? Natürlich. Das war am 2. Juni 42. Ich vergesse kein Datum. Am 2. Juni 42. Wenn du wüsstest, wie ich mich freue auf Tilly und Lorenz. Du doch auch. Natürlich, sehr sogar. Herzchen, wo willst du hin? Es ist ja noch Zeit. Außerdem sollst du dich nicht plagen in deinem Zustand. Komm lieber zu mir. Wenn du daheim bist, komme ich nie zur Arbeit. So ist's gut. Setz dich auf meine Knie. Du bist aber noch keine Spur schwerer. Das wird schon noch kommen. Machst du dir Sorgen? Manchmal. Worüber? Es könnte doch sein, dass mir etwas passiert. Und du stehst dann mit dem Kind allein da. Darüber mach dir keine Gedanken. Es wird dir nichts geschehen. Und wenn es sein sollte, werde ich mit dem Kleinen nicht ganz verlassen sein. Ich bin ja jung und gesund. Bitte denk nicht mehr daran. Es war leichtsinnig von mir und verantwortungslos. Unsinn. Ich bin glücklich darüber. Du doch auch. Das weißt du ja. Nur ein bisschen mehr Sicherheit hätte ich uns gewünscht. Hör zu, Robert. Ich hätte dich auch genommen, wenn man mir gesagt hätte, du musst dafür nach einem Jahr sterben. Ich bereue gar nichts. Warum sollte ich auch? Wir sind doch glücklich. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so glücklich sein kann. Wenn ich allein bin, beim Aufräumen oder Kochen, muss ich plötzlich den Kachelofen oder den Blumenstock küssen, weil ich sonst nicht aushalten kann. Jetzt bin ich aber persönlich da. Du bist ganz anders als alle Mädchen, die ich gekannt habe. Wie anders? Das kann man nicht erklären, Eva. Ich spüre ganz deutlich, dass ich nie eine andere Frau so gern haben könnte wie dich. Glaubst du, wird das immer so bleiben? Manchmal habe ich Angst. Wir könnten später einmal so werden wie die meisten Eheleute. Du wirst mich nie anschreien. Versprich mir das. Ich dich anschreien? Um Gottes Willen, kannst du dir das vorstellen? Aber sag, dass es nie so sein wird. Es wird nie so sein, Eva. Nie. Du kannst mir vertrauen. Du, ich finde, das Zimmer ist noch nicht festlich genug. Ach. Irgendetwas fehlt noch. Das grüne Seidenpapier macht sich ja gut, aber etwas fehlt noch. Was nur? Ja, hilf mir doch. Ich weiß nicht. Mir gefällt's hier. Es ist ganz anders als alle Zimmer, die ich kenne. Und vor allem, es ist unser Zimmer. Ich hab's. Bilder fehlen uns. Oder hast du schon einmal eine Wohnung ohne Bilder gesehen? Gib mir bitte die Schere aus der Tischlade. Wozu? Was willst du tun? Ich habe ein paar alte Kunstzeitschriften. So, die Sonnenblumen, die Landschaft und die musizierenden Engel. Das wird genügen. Und du nimmst ein paar Reisnägel und heftest die Bilder an die Wand. Sehr gut. Dass mir dieser Einfall nicht schon längst gekommen ist. Du, Eva. Sei nicht traurig. Einmal werde ich viel mehr verdienen. Du wirst eine schöne Wohnung haben. Ein Dienstmädchen und vielleicht auch einen Garten. Du hast doch Blumen so gern. Aber ich will doch gar kein Dienstmädchen und keine Wohnung. Ich will nur, dass du bei mir bist. Musst du dir denn immer so überflüssige Gedanken machen? Was sind sie? Lass nur, Eva, ich mach schon auf. Lorenz. Hallo, Tilly, komm. Hallo, Eva. Da wären wir also. Oh, das Zimmer in grün. Wenn ich mich nicht irre, war es bei meinem letzten Urlaub himmelblau. Oh. Stimmt. Aber heute sind wir zartgrün gelaunt. Wir haben alle Farben für jeden Anlass das Passende. Leg doch ab, bitte. Kommt. Eva hat immer so gute Ideen. Ich glaube, ich wäre viel zu faul, um die Wände mit Seidenpapier zu tapezieren. Ihr macht euch keine Vorstellung, was Eva alles kann. Aus einem Stückchen Schnur und vier Bauklötzchen bastelt sie einen richtigen Luster. Musst du immer lästern. Aber Kind, das ist mein voller Ernst. Also wo ist deine Kochnische, von der ich schon so viel gehört habe? Vielleicht gar hinter dem Vorhang? Jawohl. Kochnische, Waschraum und Umkleideraum der Dame. Komm, ich zeig dir. Das muss ich mir anschauen. Setz dich doch, Lorenz. Ja, danke. Wenn du stehst, schaut das Zimmer noch kleiner aus. Weißt du, es ist mir zum Anschauen geeignet. Ich bewege mich nicht zu viel darin, sonst ist im Handumdrehen alles vollgeräumt. Eine Zigarette? Oh, danke schön, danke schön. Oh, was für ein vornehmes Kraut. Bin ich gar nicht gewöhnt. Sag, wie machst du das überhaupt mit den Zigaretten? Ach, mir geht's gut. Eva hat ein paar Tanten, denen sie die Raucherkarten abschmeichelt. Und du? So ein Pech, mein Lieber, dass Tilly auch raucht. Ja, sogar mehr als ich. Es wird noch so weit kommen, dass ich das Rauchen aufgeben muss. Und was habt ihr so beschlossen? Im nächsten Urlaub werden wir heiraten. Naja, Tilly braucht ein wenig Zeit, um sich an den Gedanken zu gewöhnen. Ich möchte sie nicht überrumpeln, weißt du? Wir werden dann ganz einfach ein Feldbett in ihr Zimmer stellen. Es wird schon gehen. Ich bin ja verträglich und außerdem wird es ja nicht immer so bleiben. Natürlich, später einmal können wir uns immer noch einrichten. Jetzt ist es gut, wenn man nicht zu viel Ballast mit sich schleppt. Wie ich höre, habt ihr euch ein Baby angeschafft. Oder ist das ein Geheimnis, von dem ich eigentlich nichts wissen dürfte? Aber wo? Die ganze Welt weiß es ja schon. Von der Milchfrau angefangen bis zum Briefträger. Findest du es sehr leichtsinnig, Lorenz? Aber Eva freut sich so darauf. Und ich ja schließlich auch. Was soll man machen? Weißt du, es gibt einem Halt, wenn man für eine Familie zu sorgen hat. Ja, ja. Ich kann es mir vorstellen. Es ist ein herrliches Gefühl, wenn man jemanden hat, an den man denken kann, der zu einem gehört, nicht? Man fühlt sich dann so ganz ruhig und sicher. Seit ich Tilly kenne, ich meine näher kenne, glaube ich einfach nicht mehr, dass mir etwas passieren kann. Etwas passieren? Daran darf ich gar nicht denken. Aber immer, weißt du, immer gelingt's mir nicht. Manchmal, wenn Eva schon schläft, sie hat jetzt einen so tiefen Schlaf, wahrscheinlich braucht sie ihn jetzt besonders nötig, dann liege ich wach und denk, was geschieht mit ihr und dem Kind, wenn, ja, du weißt schon, dieser verdammte Krieg. Dieser Krieg ist gerecht und notwendig. Unsere Kinder werden die Früchte ernten. Das fürchte ich auch. Reden wir von etwas anderem. Du wirst schon auch noch Lehrgeld zahlen. Ich werde meine Einstellung nicht ändern. Hör auf, um Gottes Willen. Ich weiß, du bist ein Dickschädel. Reden wir nicht mehr darüber. Zumindest heute nicht. Na schön. Aber eines Tages wirst du mir recht geben müssen. Großartig, Eva. Hast du die Kiste selbst lackiert? Ja, ich mach das sehr gern. Robert hat kein Talent dafür. Er ist so rührend ungeschickt. Wie ich. Weißt du noch, wie wir zusammen gewohnt haben und ich nicht imstand war, einen Nagel einzuschlagen? Mhm. Es scheint, du gerätst immer an unpraktische Leute. Oh, ich bin sehr glücklich über dich und Lorenz. Manchmal habe ich mich um dich gesorgt, Tilly. Du brauchst einen Menschen, der sich um dich kümmert. Wenn du allein bist, vergisst du sogar das Frühstück. Dass ich ausgerechnet Lorenz heiraten würde, habe ich mir nicht gedacht. Ich verstehe gar nicht, dass ich ihn früher sogar ein wenig gewöhnlich gefunden habe. Lorenz ist ein feiner Kerl. Er ist so ruhig und stark. Ich fühle mich sicher in seiner Nähe. So habe ich mich früher nie gefühlt. Wir werden sehr glücklich sein. Immer. Tilly, kannst du dir vorstellen, dass etwas geschieht? Nein. Aber es kann trotzdem sein, man spürt es nicht vorher. Wann geht Roberts Studienurlaub zu Ende? In 4 Wochen? Ja, 4 Wochen noch. Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, möchte ich aufspringen und irgendjemand erwürgen. Wen bitte? Den Schuldigen. Wer ist der Schuldige, Tilly? Ich weiß nicht. Die Kriegsbegeisterung werde ich Lorenz austreiben. Aber lass ihn doch. Später wird er schon von selber vernünftig werden. Weißt du, was eigentlich sehr merkwürdig ist? Den ganzen Tag über verfolgen sie uns mit Radiogebrüll, Sondermeldungen und Sirenengeheul. Und mich berührt das gar nicht. Wenn mich eine Bombe erschlagen würde, so wäre das gar nicht mein wirklicher Tod, sondern ein dummer Zufall. Du hängst Seidenpapier an die Wände und wartest auf dein Kind. Und draußen tobt die Schlacht, wie es so schön heißt. Schiffe werden versenkt, Städte verbrennen und du denkst nur, Robert, das Kind, ein bisschen Milch und Fleisch, Holz und Kohle. Wie kommt das? Warum erreicht uns die Wirklichkeit nicht? Weil es nicht unsere Wirklichkeit ist. Unsere Wirklichkeit heißt Robert oder Lorenz. Das Kind, warme Kleider und genug Milch und Kohle. Und ich glaube, die Wirklichkeit eines jeden Menschen ist so. Meine Familie, mein Haus und mein bisschen Leben. Mehr geht in einen Menschen ja gar nicht hinein. Aber Sie sagen doch immer die Welt, der Kosmos, die Erde, das Volk. Wie kommt es, Eva, dass in uns so wenig Platz hat und in Ihnen so viel? Die Welt, das Volk. Stell dir doch vor, wie groß so ein Mensch sein muss. Lass dich nicht einschüchtern, Tilly. Ich glaub's ganz einfach nicht. Vielleicht, so stelle ich mir das vor, sind sie innen ganz leer und fürchten sich. Und deshalb schreien sie gar so laut. Aber das geht mich nichts an. Es ist ihre Sache. Nein, es ist auch unsere Sache. Sie wollen uns ja das Wenige, was wir haben, auch noch nehmen. Verstehst du? Einfach wegnehmen. Wir können gar nichts tun. Wir sind ganz wehrlos. Alles, was wir haben, ist ein wenig Liebe und Geduld. Ich werde weiterhin meine Blumen gießen, mich um Milch anstellen und Kohlen tragen und auf das Kleine warten. Du bist plötzlich so sicher und klug. Wie kommt das, Eva? Früher ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ach, Unsinn. Du warst immer gescheiter als ich, schon in der Schule. Überhaupt, wie reden wir denn? Beinahe wie die großen Leute mit Kosmos, Erde und Volk. Komm, gehen wir hinein, bevor die beiden wieder zu politisieren anfangen. Also, jedes Eck hat genügt. Na, Tilly, hast du die Neuerwerbung gebührend bewundert? Ja. Jetzt wollen wir aber endlich die Flasche aufmachen. Es hat mich große Überwindung gekostet, sie bis heute aufzuheben. Trinken wir also auf die Zukunft. Halt, nein. Lieber auf die Gegenwart. Die ist uns sicher. Wer weiß, ob wir jemals glücklicher sein werden als heute. Wir trinken auf das Brautpaar und auf euer Baby. Und alle, die einander in dieser Minute lieben. Schön hat er das gesagt, nicht? Prost. Ein bisschen tanzen wäre nicht schlecht. Kann man eurer kleinen Lärmmaschine noch einen anständigen Ton entlocken? Ja, vielleicht. Die Nadeln sind zwar schon ebenso alt wie die Platten, aber ein Geräusch, nach dem man tanzen kann, werden sie schon noch erzeugen. Wunderbar. Ich bin so glücklich, Eva, dass ich dir einen Kuss geben muss. Komm, stell dich auf die Zehen, dass ich wenigstens deine Stirn erreiche. Dankeschön. Wir werden immer Freunde bleiben. Wenn wir ganz alte, ehrwürdige Leute sind, werdet ihr uns noch immer besuchen. Und wir werden zusammen Tee trinken und Kuchen essen. Ja, aber die Kuchen müssen ganz mürbe sein, weil welche konnten nicht beichen können. Wir werden dein schönes Tischtuch vollbröseln und den Tee verschütten. Denn wir sind ganz uralt und zittern schrecklich. Wird das eine schöne Zeit werden, Eva. Ich habe eine Überraschung für dich. Meine Tante hat mir Schafwolle geschenkt. Davon habe ich auch dir ein paar Socken gestrickt. Und du wirst riechen wie ein echtes Schaf. Aber man darf sie nicht heiß waschen, sonst laufen sie ein. Ich muss das Tilly noch sagen. Sie weiß es vielleicht nicht. Nein, ich glaube auch nicht, dass sie etwas versteht davon, aber das macht nichts. Meine Mutter hat mich sehr praktisch erzogen. Ich kann Kaffee kochen, Socken stopfen und einheizen. Mehr braucht man nicht fürs tägliche Leben. Aber was quälst du dich denn so? Kein Mensch zweifelt an deinen Fähigkeiten. Natürlich wirst du es zu etwas bringen. Du bist gescheit, begabt und fleißig. Ich kann deine Ungeduld verstehen, aber du verpatzt dir die besten Stunden damit. Entschuldige, Tilly. Ich langweile dich. Weißt du, ich komme sehr schwer in heitere, gelöste Stimmung. Je lustiger eine Gesellschaft wird, desto ernster werde ich. Schließlich sitze ich in einem Winkel und schneide Gesichter und bilde mir ein, jeder Mensch hält mich für ein brummiges Ekel. Aber mit uns hast du diese Hemmungen doch nicht. Nein, ihr kennt mich ja und nehmt mich nicht so ernst. Schau mal, wie vorsichtig Lorenz Eva hält, wie eine Porzellanfigur. Du tanzt wundervoll, Tilly. Du musst sie entführen, komm. Bist du froh, Tilly? Es ist fast nicht auszuhalten. Halt mich fester. Du? Du riechst so gut. Ich habe mir das Haar mit Kamillentee gewaschen. Davon wird es licht und glänzend. Was ich noch alles dazu lernen muss. Bis jetzt war ich der Meinung, dass man Kamillentee bei Bauchschmerzen trinkt. Ja, es gibt noch eine ganze Menge zu entdecken für dich. Und wir haben so wenig Zeit, Lorenz. Es ist zu viel auf einmal. Viel zu viel. Ist dir nicht gut? Du bist plötzlich ganz weiß. Nein, es ist nichts. Ich mach die Augen zu, dann geht's gleich vorbei. Wollen wir aufhören? Nein, nein. Komisch. Mit geschlossenen Augen zu tanzen. Sehr komisch, immer auf und ab. Und ich sehe dich nicht. Ich spüre dich nur. Du bist so merkwürdig, Eva. Was ist denn los mit dir? Gar nichts. Es ist sehr gut so. Schade. Ganz gut so. Wir können ja später wieder tanzen. Jetzt musst du dich ausruhen. Setz dich brav hin und trink einen Schluck Wein. Der alte Kasten spielt doch noch ganz gut. Komm, Tilly, setz dich zu mir. Du hast ja ganz rote Wangen bekommen. Eva, was hast du? Ist dir nicht gut? Du machst dir so ein erschrockenes Gesicht. Ihr werdet es nicht glauben. Es hat sich bewegt. Es rührt sich. Kein Mensch kann sich vorstellen, wie das ist. Eva, beruhige dich doch bitte. Du sollst dich doch nicht aufregen. Ich bin ja schon wieder ganz ruhig. Es ist schon vorbei. Wir wollen auf dieses große Ereignis den letzten Rest Wein austrinken. Auf das Leben in unserer kleinen Eva. Was schaut ihr denn alle so merkwürdig? Lorenz, schläfst du vielleicht? Tilly hat recht. Wir haben zu hastig getrunken. Das macht uns so benommen. Leg eine neue Platte auf, Lorenz. Tilly will tanzen. Hm? Was? Ach so, eine neue Platte. Entschuldige bitte, ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Ich gehe schon. So ist recht, ein richtiger Schmachtfetzen. Komm, Lorenz, ich werde dich schon wieder munter machen. Ich bin müde, Tilly. Es ist 12 vorbei und morgen muss ich bald raus. Der Wein war zu stark. Ja, mir ist auch die Stimme vergangen. Aber ein bisschen müssen wir noch bleiben. Gerade jetzt können wir nicht so plötzlich verschwinden. Halt mich nicht so fest. Du bist so heiß. Verzeih. Ich könnte mich ohrfeigen für diesen blöden Einfall mit dem Grammophon. Ach, das kann doch jedem passieren. Hör mich an, Eva. Es geht allen so, nicht nur uns. Schließlich haben wir auch etwas geleistet in den 10 Jahren. Es ist nicht nur Verlust. Warum sagst du nichts? Die haben uns durch die Schützengräben und Lager gezerrt. Da wird man nicht schöner und besser dabei. Man muss sich abfinden, sage ich. Es ist das Leben. Sag doch endlich was. Spiel nicht die Gekränkte. Es ist ja nicht meine Schuld. Was sagst du, Robert? Nein, es ist nicht deine Schuld. Reg dich nicht auf, mein Lieber. Ist ganz komisch zumute. So zum Heulen. Und in der Brust habe ich diesen widerlichen Druck. Ich werde doch einmal zum Arzt gehen. Vielleicht kommt's vom Herz. Ach, rauch nicht so viel und mach keine Bergpartie. Ja. Dann wird's gleich besser sein. Aber du bist ja unverbesserlich. Halt mich nicht so fest. Ich krieg keine Luft. Ich berühre dich doch kaum. Was hast du denn? Noch immer zu fest. Viel zu fest. Alle fasst ihr mich so fest an. Ich will nicht. Ich will nicht. Stilischen. Du bist ja betrunken. Ich muss nach den Kindern sehen. Vielleicht haben sie Durst. Die Kleine war so heiß am Abend. Die beiden werden ja bald gehen. Gott sei Dank. Ich schlafe schon im Sitzen ein. Du, Eva. Was würdest du sagen, wenn ich eine bessere Stellung bekommen würde? Und wir könnten uns eine größere Wohnung leisten. Vielleicht könnte ich dir bald einen kleinen Eisschrank kaufen. Und wer weiß, in ein paar Jahren, wenn alles gut geht, könnten wir uns einen Wagen leisten. Wie findest du das? Was ist denn? Was hat sie? Ach, gar nichts. Sie ist nur nervös. Und hat vielleicht zu viel getrunken. Ich gehe zu ihr. Das versteht ihr nicht. Man hat's nicht leicht mit den Frauen. Wie man's macht, macht man's falsch. Kränk dich nicht. Das geht vorbei. Wir wollen noch einen Schluck trinken. Und vergiss nicht, Robert, gelegentlich vorbeizuschauen wegen der versprochenen Sache. Prost, alter Freund. Vergiss das Ganze. Sie hörten ein Mitternachtsspiel. Ein Hörspiel nach einer Erzählung von Marlen Haushofer mit Gerhard Balluch, Lotte Marquardt, Norman Hacker und Ute Radkohl. Das war eine Produktion des Landesstudios Steiermark aus dem Jahr 1990, Regie Heinz Hartwig.